Zürich bildete schon immer den idealen Humus für jugendlichen Protest. Oft schärfer als anderswo zeigten sich da die Frontlinien von Generationskonflikten. Mehrmals wurde Zürich zur Probebühne internationaler Jugendrevolten mit allem, was dazugehört: Straßenschlachten und Solidaritätskonzerte, Schlagzeilen und Sondersendungen. Dass du sie duldest, die Fässer voll Brennstoff, Biedermann. Wissend auch du, wie brennbar die Welt ist, Biedermann. Bis es zum Löschen zu spät ist, Biedermann. Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter. Erster Akt, dritte Szene. L'amiral cherche une maison à louer. Ahoi, ahoi! Admirals gewilligtes Beigeltal. In Zürich, Spiegelgasse 1, eröffnete am 5. Februar 1916 das Cabaret Voltaire seine Türen und den Blick in ein Panoptikum aus sarkastischem Nonsens. In einem kunterbunten, überfüllten Lokal sind einige wunderliche Phantasten auf der Bühne zu sehen. Wir vollführen einen Höllenlärm. Das Publikum um uns schreit, lacht und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Wir antworten mit Liebesseufzern, mit Rülpsern, mit Gedichten, mit Mu-Mu und Miau-Miau. Tristan Tzara lässt sein Hinterteil hüpfen wie den Bauch einer orientalischen Tänzerin. Marcel Janko spielt auf einer unsichtbaren Geige und verneigt sich bis zur Erde. Amy Hennings mit einem Madonnengesicht versucht Spagat. Richard Hülsenbeck schlägt unaufhörlich die Kesselpauke, während Hugo Ball kreideweiß wie ein gediegenes Gespenst ihn am Klavier begleitet. Einige Leute merkten auf, einige waren verunsichert, andere begeistert. Man verstand Dada als eine sinnlose Sache mit ernster Miene. Oder vielleicht umgekehrt? Hans Arp, einer der Dada-Häuptlinge, berichtete von der Premiere. Während an den europäischen Fronten nationalistische Gemetzel tobten, fand sich hier in der neutralen Schweiz eine jugendliche Multikulti-Truppe zusammen. Im Kampf gegen Militarismus und Kapitalismus, gegen das hohle Pathos in Kunst und Politik, gegen alle Biedermänner dieser Erde und gegen die Vertreter bildungsbürgerlich versnobter Hochkultur. Dada bedeutet nichts. Dies ist das bedeutende Nichts, an dem nichts etwas bedeutet. Wir wollen die Welt mit nichts ändern. Was wir Dada nennen, ist ein Narrenspiel aus dem Nichts, in das alle höheren Fragen verwickelt sind. A, B, C, 1, 2, 3, niederschmettern, nervös werden. Wir fanden Dada, wir sind Dada und wir haben Dada. Dada ist die Sonne, Dada ist das Ei, Dada ist die Polizei der Polizei. Doch das kurze Gastspiel der Anarchie im Land der Eidgenossen endete schon nach ein paar Jahren. Der Dadaismus schrieb seine nächsten Kapitel andernorts. Zara ging nach Paris und in den spanischen Bürgerkrieg. Arp verschlug es nach Köln, Hülsenbeck nach Berlin. Janko emigrierte als Jude in dunkler Zeit nach Israel. Nur Hugo Ball blieb in der Schweiz, heiratete Emmy Hennings und wurde katholisch. Schon bevor Dada da war, war Dada da, hatte es geheißen. Aber auch als Dada dann weg war, blieb Dada da. Und wurde zum historischen Vorbild und kreativen Bezugspunkt aller nachfolgenden Zürcher Bürgerschrecks. Zur selben Zeit sinnierte der Soziologe Max Weber in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus über die ursächlichen Zusammenhänge zwischen geistlicher Reformation und Raffgier. Und wo, wenn nicht in Zürich, der Zwingli-Stadt, hätte er die schlagendsten Beweise für seine These finden können? Die puritanische Lebensauffassung stand an der Wiege des modernen Wirtschaftsmenschen. Arbeiten ist frommes Tun, Reichtum demzufolge Gotteslohn und Ordnung mindestens das halbe Leben. Huldrych Zwingli hatte es dereinst lakonisch auf den Punkt gebracht. Die Arbeit ist ein gut göttlich Ding. Ah, fuck Zwingli. Jahre und ein weiterer Weltkrieg sollten vergehen bis zum ersten Revival, bis erneut eine junge Generation sich zu Wort meldete. Am 14. April 1967 spielten die Rolling Stones in Zürich. Wie in Berkeley, Paris oder Berlin ist auch die erste Schweizer Jugendbewegung nach 1945 eine Studentenbewegung gewesen. Angehende Soziologen und Politologen waren die Wort- und Redelsführer. Ihre Kampftruppe nannten sie FAS. Fortschrittliche Arbeiter, Schüler und Studenten. Und die erste Underground-Zeitung, herausgegeben von einem Aktivisten mit dem unheilschwangeren Namen Max Messerli, hieß wie ein Song der Beatles. Have you seen the little piggies in their starched white shirts? Hast du die kleinen Schweine gesehen in ihren gestärkten weißen Hemden? Konzertrandale bei den Stones und wenig später bei einem Auftritt von Jimi Hendrix waren das Vorspiel. Ehe es ein Jahr später, 1968, richtig losgehen sollte. Zürich, Ende Juni. Jugendliche demonstrierten vor dem Globus-Provisorium gegen den Entscheid des Zürcher Stadtrates, das unbenutzte Warenhaus-Provisorium nicht der Jugend als autonomes Zentrum zu überlassen, sondern anderweitig zu vermieten. Aufruf des Aktionskomitees Autonomes Jugendhaus. Treffpunkt, Samstag, den 29. Juni um 19 Uhr vor dem Globus-Provisorium. Unbedingt mitbringen, Latten, Stangen, Bretter, Nägel, Hämmer und so weiter. Die harmlos begonnene Demonstration endete letztlich blutig. Zürich erlebte die ersten Straßenschlachten seit Jahrzehnten. Zunächst war die Obrigkeit ratlos. Und der eine oder andere Schutzmann schien doch ein wenig überfordert. Einerseits wurde mit Pflastersteinen und Bierflaschen argumentiert. Andererseits oft unmotiviert drauf losgeprügelt. Bilanz dieser Krawalle, eine gerichtliche Untersuchung gegen fehlbare Polizisten und Demonstranten, parlamentarische Debatten auf kommunaler und kantonaler Ebene und eine gesamtschweizerische Diskussion über die tieferen Ursachen dieser Ereignisse. Als die Demonstranten den Glasfassaden der Bankhochhäuser bedrohlich nahe rückten, orderte man Verstärkung und befahl schließlich den Einsatz von Wasserwerfern. Seither ist Zürich in der Schweiz bekannt für eine kompromisslose Law-and-Order-Politik. Und nicht zuletzt deshalb finden sich gerade hier, zwischen Frenkli und Zwingli, ein idealer Humus und jederzeit gute Gründe für jugendlichen Protest. Doch der Elan der Schweizer 68er hielt nicht lange und es vergingen 12 Jahre bis zum nächsten Aufruhr. Ein Experiment. Allein diese Bezeichnung programmiert hierzulande scheitern, wird abgewürgt. Zurück zum reibungslosen Geschäftsablauf. Dies gehört zu den Spielregeln der Politik. Und wer aufklärt, wer dagegen rebelliert, mit untauglichen Mitteln oft. Pflastersteine treffen nur spiegelnde Symbole, nur Oberflächen und nicht den Nerv, wird verhetzt, verleumdet, eingestaucht, kriminalisiert. Und man setzt alles daran, damit das Bild der gewalttätigen Jugend ja weiter dominiert. Allein schon Bewusstsein gilt als subversiv. Der Schriftsteller Reto Henny wurde zum Augenzeugen und Chronisten der 80er-Bewegung, als es wieder darum ging, sich Freiräume zu erobern. Fokus, Fokus, meine Nah, will man nicht vergessen, Im Morgengrauen fuhr viel Polizei vor. In wie großer Zahl tatsächlich, wird wohl nie zu erfahren sein. Zur üblichen kriegsmäßigen Ausrüstung hinzu kamen diesmal Hunde. Das Gebäude wurde umstellt. Um 5.15 Uhr drang man ins autonome Jugendzentrum ein. Der Auftrag? Eine Razzia. Ein vorwarnungsloser Angriff. In die Menge gefeuerte Gummigeschosssalven, vorpreschende Grenadiere. Zurück, wenn möglich, mit Beute im Arm, einzeln übers Pflaster geschleift. Warum besonders unsanft gerade immer wieder Mädchen? Fragte man sich unwillkürlich. Schwaden ätzenden Gases, sich im Windschatten in den Häuserschluchten festsetzend, Nebel bildend. So, als sollte da ein tollwutverseuchter Fuchsbau ausgeräuchert werden. Mit Fäusten und Fußtritten und durch die Luft pfeifenden Gummiknüppeln wurde über einen eingedroschen. Ein besonders heftiger Schlag mit dem Knüppel trifft mich hinter dem linken Ohr. Im Eck kauernd wird mir schwarz. Ich werde in einen Ford Transit geknebelt. Und auch dieses Mal ist ein Generationenkonflikt eingeläutet worden durch Musik. Im Herbst 1979 spielte die deutsche Anarcho-Politband Schröder Roadshow in der Stadt. Noch ein Oldie. Aber diesmal nicht aus Nostalgie heraus, sondern aus bitterer Wahrheit. Diese Oldie ist von uns. Wir haben es einige Zeit nicht im Programm gehabt, weil wir so blöd waren zu glauben. Irgendwann stimmt das Stück nicht mehr, aber es stimmt leider immer noch. Deshalb müssen wir es auch wieder spielen. Und das heißt, die Bullen schlagen wieder zu. Zum Showdown kam es dann am 30. Mai 1980 im Dunstkreis der musikalischen Gegenwelt. Wieder mal sollten die Belange der Jugend denen der Etablierten geopfert werden. Der Operndirektor erinnert sich. Ich weiß noch, dass an jenem Abend La Sonnambula von Vincenzo Bellini gespielt wurde. Als ich ins Opernhaus hineinging, sah ich, dass sich im Chorsaal rund 30 Polizisten aufhielten, die Kampfanzüge und Helme anzogen und Schutzschilde fassten. Sofort erkundigte ich mich, was das solle. Mir wurde gesagt, es sei eine Kundgebung von Jugendlichen angekündigt, die gegen den Opernhauskredit demonstrieren wollten und sich versammelten. Ich schickte einige Mitarbeiter hin, die sich nach den Plänen der Jugendlichen erkundigen sollten. Die Demonstranten hatten vor, zum Opernhaus zu kommen und das Publikum am Eintreten zu hindern. Sie forderten damals Raum in der Roten Fabrik, wo wir Proberäume hatten und Bühnenbilder lagerten. Zudem sollte eine Woche später über einen Kredit von mehr als 60 Millionen Franken für den Opernhausumbau abgestimmt werden. Das passte den Jugendlichen nicht. Ich bin aber überzeugt davon, dass sie an diesem 30. Mai nicht in erster Linie vors Opernhaus kamen, um die Opernkunst zu stören. Sie wollten einfach auf sich und ihre Anliegen aufmerksam machen. Knapp 200 Jugendliche versammelten sich vor der Oper. Doch erst als dann im späteren Abend plötzlich und unerwartet die Zuhörer eines nebenan gerade zu Ende gegangenen Bob Marley-Konzerts, noch süßlich umwölkt und offenbar befeuert von jamaikanischen Revolutionsliedern, dazustießen, da entstand aus dem bunten Auflauf eine kritische Masse. Am Tag der Abstimmung über den Umbaukredit war die Premiere von Tristan und Isolde. Wir konnten dem Publikum schon vor der Vorstellung mitteilen, dass wir gewonnen hatten. Im Stillen dachten wir, dass wohl nicht so viele Stimmberechtigte an die Urne gegangen wären, wenn es die Krawalle nicht gegeben hätte. Die Auseinandersetzungen haben unserer Sache gedient. Die Bullen schlagen wieder zu. backsteinoptisch und ideologisch rote Fabrik am Ufer des Zürichsees wurde zum Parlament und zur Kommandozentrale der Bewegung. Hier trafen sich der Kommunistische Jugendverband, die Jungsozialisten, die Freaks am Freitag und die Punks von Rock als Revolte, während Tür an Tür das Ensemble der Oper versuchte zu proben. Im Herbst 1979 gründete sich die Organisation RAR, Rock als Revolte, die zudem einen brandneuen Soundtrack aus England importierte. Den Punk. Das Szenenvideo Zürich Brand, das bald auch in deutschen Kinos gezeigt wurde und das die Schweiz zum Vorbild für hiesige Chaostage werden ließ, dokumentierte die Ereignisse, die am Opernhaus ihren Anfang genommen hatten, parteiisch aus der Sicht der Jugendlichen. Zürich Brand beginnt mit einer, auch literarisch, eindrücklichen Zustandsbeschreibung. Modern, viereckig, grau und in Ordnung sind auch die von plastifizierten Hollywood-Monstern belebten Kinderspielplätze. In Ordnung ist überhaupt alles, was glatt, kahl und sauber ist. Doch unten, wo der Verputz zu bröckeln beginnt, wo verschämte Rinnsale Kleenex-sauberer Menschenärsche zu stinkenden Kloaken zusammenfließen, da leben die Ratten. Wild wuchernd und fröhlich, schon lange. Sie sprechen eine neue Sprache. Und wenn diese Sprache durchbricht, ans Tageslicht stößt, wird gesagt, nicht mehr getan sein. Und alle Traumtänzer werden zusammenströmen zur Verbrennung der Väter. Der wühlende Stachel des Punk. Wände erzittern, Nachbarn werden aus den Betten vibriert, wilde Feste werden gefeiert und dem durchschnittlichen Straßenbahnbenutzer zieht es das Arschloch zusammen und sein Gesicht erstarrt zur säuerlichen Grimasse, wenn das erste gemeine Gitarrenriff dröhnt. Das ist sie, die Ouvertüre zu einer neuen Oper. Und die spitzesten Stacheln des Punk, das waren die Gruppen TNT, die schon 1979 prognostiziert hatte, dass Zürich demnächst brennen wird. Sperma mit ihrer Hymne Zürich-Punks. Dieter Meier, der später mit dem Kunstpop-Duo Yellow Karriere machen sollte. Und stilbildend vor allem die Mädchenkombo Kleenex, die sich nach einer Klage ihres Namensvetters aus der Industrie bald in Lilliput umbenennen musste. Und an deren Beispiel der Popphilosoph Greil Marcus in seinem Buch Lipstick Traces eine naheliegende Verbindung herstellte. Kleenex, Lilliput. Punk ist wie Dada, das sagten alle. Alle möglichen Leute hatten diesen Zusammenhang hergestellt und ziemlich bald führte mich das zum Dada-Gründungsort, nach Zürich. Geld manifestiert sich in Höhe und sterilen Glasfassaden. Macht blinzelt im starren Rhythmus vom Rot-Gelb-Grün der Verkehrsampeln. Zürich City, für motorisierte Alleskäufer. Und unsere Eltern krabbeln emsig und tüchtig wie die Ameisen, kurzsichtig und stur wie die Maulwürfe an der Erfolgsleiter herum. Rat Race. Humor und atemlos im Rattenrennen in Diensten der finsteren Gnome von Zürich, der Banker und Bosse. So sah man die ältere Generation. Wenige Tage nach den Opernkrawallen zeigten Ethnologiestudenten einen selbstgedrehten Dokumentarfilm. Die Studenten entdeckten den Videofilm als ein ebenso preiswertes wie wirkungsvolles Medium zur Schaffung einer Gegenöffentlichkeit. Der amtierende Erziehungsdirektor, ein, gelinde gesagt, eher konservativer Herr namens Karl Fred Galgen, schritt sofort ein, verbot den Film, untersagte die weitere Arbeit und kündigte dem verantwortlichen Dozenten Heinz Nick den Lehrauftrag. Bezeichnend, dass es dieses Mal eben nicht, wie 68, theoriegestählte Politologen gewesen sind, die als studentische Fraktion auftraten, sondern Völkerkundler, welche sich zuerst als Beobachter und dann als engagierte Mitläufer von den Eruptionen der Irokesen und Rattenträger begeistern und mitreißen ließen. Wichtig war die mediale Vernetzung und Selbstdarstellung der Szene. Etwa in Zeitschriften wie Der Eisbrecher, Das Brecheise, Der Nachtanzeiger oder Das Stilett. Und wie Konfetti flogen erneut dadaistische Slogans durch die Schweizer Luft. Freiheit für Grönland, nieder mit dem Packeis, Macht aus dem Staat, Gurkensalat. Wir kommen manchmal wie gerufen, wir kommen oft, ohne dass man uns ruft. Messer für den Pnö, Zucker für den Tank, mit Kanonen auf Dada. Noch ein paar Infos. Also heute, am 12. heute, wo wir die Sendung aufnehmen, Mittwoch, haben ein paar Leute am Stadtrat einen Brief übergeben, wo in der Roten Fabrik alles. Ein wichtiges Kommunikationsmedium waren Piratensender, wie Radio Banana. Aber es gab auch völlig neue Arten des Protestes. Zum Beispiel aus der Dose. Des Nachts schlich ein bald schon in ganz Europa bekanntes Phantom durch die dunklen Gassen. Und andern Tags ärgerten sich die Bürger über seine Schmierereien und riefen die Schmier, bis er seiner Verhaftung nur durch Flucht außer Landes entgehen konnte. Harald Nägeli, der Sprayer von Zürich. Das war Radio Banana. Wir hoffen, Sie sind in der nächsten Sendung mit mir und so. Und dann lieber Grüße zusammen. Ciao miteinander. Ich bin Schweizer Staatsbürger. Leider. Und die Auseinandersetzung mit der Schweiz bedeutet eine Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Meine Zeichen waren ein erster stummer Aufschrei. Und ich glaube, dass der Aufschrei der Jugend in der Schweiz ebenfalls die Äußerung eines tief sitzenden Unbehagens gegenüber dieser gesellschaftlichen und politischen Situation war. Und ebenso wie die Jugendrevolte zusammengeknüppelt wurde, sind alle meine Graffitis ausgelöscht worden. Zu den erlaubten Brandstiftungen in Zürich gehört seit eh und je das sogenannte Sachsilüte. In einem Festakt wird von alpenländisch-folkloristisch legitimierten Pyromanen der Winter ausgetrieben und zum Schluss auf einem Scheiterhaufen den Flammen übergeben. Und auch dieses touristische Großereignis machten die Jugendlichen zur Bühne für ein Happening, bis die Polizei kam. Aber es wurde nicht nur mehr oder weniger originell randaliert, sondern daneben endlos debattiert. Auch immer wieder kontrovers über das angemessene und vertretbare Maß an Gewalt. In Zürich brannte damals tatsächlich. Es gab Brandanschläge auf Geschäfte und auf Häuser und Autos von Politikern und Staatsanwälten. Und im März 1982 wurde durch eine Rauchbombe die Zürcher Börse lahmgelegt. Wir haben jetzt 12 Jahre lang hat's Leute gehabt, die gesagt haben, wir werden mit dem Stadtrat reden, sie haben nichts erreicht. An den fast täglichen Versammlungen und Vollversammlungen nahmen schließlich auch die Lieblingsfeinde der Bewegung teil. Der Stadtpräsident Sigmund Wittmer. Ich esse gern pünktlich. Die Stadträtin Emily Lieberherr. Ich will doch nur das Beste. Oder der Stadtrat Max Koller. Was wir nicht wollen, das sind diese amöbenhaften Gruppen. Jedem Schweizer in Erinnerung sind auch zwei tumultuöse Fernsehsendungen. In der ersten sprengten seifenblasende Aktivisten eine Diskussionsrunde. Und in einer zweiten trat als Vertreter der Jugendbewegung ein Ehepaar Müller auf. Er hieß übrigens im wahren Leben Meier. Spießbürgerlich gekleidet schlugen sie sich im Laufe der Talkshow plötzlich auf die Gegenseite, forderten den Einsatz der Armee und von Napalm und stürzten so den Moderator, die anwesenden Honoratioren und das Publikum in heillose Verwirrung. Das eigentliche Anliegen, der Kampf um ein autonomes Jugendzentrum, mündete in einer endlosen Abfolge von Teilerfolgen und Rückschlägen, Partys und Razzien, Stadtratsbeschlüssen und Drogenexzessen. Letzteres lieferte schließlich den Vorwand für die endgültige Schließung und den Abriss. Was alle bereits mit Schrecken erwartet haben, ist eingetroffen. Ein paar windige Vorwände genügen, um die Schließung des AJZ zu rechtfertigen. Unsere Anarchie, wie immer chaotisch, organisationsfeindlich und naiv, wird von der Staatsgewalt planiert, zertreten und mit Stacheldraht eingezäunt. Die Bewegung liegt in den letzten Zügen. Ein langer, arschkalter Winter steht vor der Türe. Heute befindet sich dort, wo das AJZ war, ein Parkplatz für Touristenbusse. Gleich mehrmals ist Zürich eine Probebühne gewesen für den internationalen Jugendprotest und Testgebiet für neue Formen zivilen Ungehorsams, ehe es jeweils von den Ereignissen in den größeren Metropolen überschattet wurde. Ende der 70er Jahre hatte man noch geklagt über eine vermeintlich unpolitisch angepasste Jugend. Die Schlaffis kommen, titelte etwa der Stern, bevor ihn kurz darauf die realen Ereignisse in Zürich ad absurdum führten. Und heute? Die Globalisierungsgegner treffen sich alljährlich in der Stadt zu ihrem Anti-Davos-Forum. Und wer weiß, vielleicht kokelt es ja schon wieder. Eine neue Coverversion jenes alten Punk-Hits jedenfalls, die gibt es schon. Zürich brennt. Jugendrevolten zwischen Frankli und Zwingli von Lutz Neizert. Es sprachen Benjamin Grüter, Katja Bürkle, Frank Stöckle und Markus Michalski. Ton Norbert Vossen und Angela Raymond. Regie Maria Omer. Redaktion Karin Hutzler.